Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer. Begrüßt euch zu einer Serie der kommenden Lobster und Tentakel Bildungsgespräche, zu einer Serie über Japan und zwar vier Dingen oder vier Prozessen, die es von Japan nach Europa geschafft haben, die jedermann kennt. Ikebana, die Kunst des Blumensteckens, Bonsai, die Kunst des Bäumekleinhaltens, Origami, die Kunst des Papierfaltens und Shibari, die erotische Kunst des Verschnürens. Das sind alles Prozesse, die mit Dingen zu tun haben oder eben mit Menschen, mit Objekten und nicht das Endprodukt so scheint es, sondern der Vorgang des Veränderns, des Formens und des Verstehens steht dabei im Zentrum. Wir machen eine Sendung über Formen, Philosophie und Veränderung japanischer Gestaltungskunst für das Österreich 1 Radioprogramm Moment am Sonntag am 10. Juni 2018 und Thomas Gasser, mein Kollege, der das mit mir gemeinsam macht und ich, haben jetzt einen Monat lang Zeit, die Interviews auf die Reihe zu kriegen, die Gespräche zu führen, dabei zu sein, zu begleiten, aber vor allem eine Geschichte zu formen von einer Sache, die wir erst am Anfang sind zu verstehen. Und hier in Lobster und Tentakel könnt ihr mithören. Wir werden, Thomas und ich, jetzt ein Gespräch führen, eine halbe Stunde, das Intro praktisch, der Standpunkt, der Moment, wo wir jetzt sind, bevor alles losgeht. Dann Midstream, irgendwann in der Mitte, wenn wir schon einiges haben. Und die letzte Episode wird dann sein, ein Rückblick, wie es uns mit dieser Geschichte gegangen ist. Man kann da ein bisschen nachvollziehen, wie so eine Sendung entsteht. Eine Sendung, die ja vor der Hand mit Vorurteilen beginnt und wo man dann immer tiefer unter die Kulisse schaut, was da eigentlich passiert. Die Interviews werden wir versuchen oder die Gespräche oder das Dabeisein als Podcast-Episoden hier einzuflechten. Wir bieten also den Interviewpartnerinnen und Partnern immer an, möchtest du gerne einen Podcast machen, in dem du deine Geschichte oder dein Element des Formens vorstellst und auch länger darüber sprechen kannst? Und dann schauen wir, dass wir aus diesen Gesprächen dann schöne Elemente rausnehmen, mit denen wir dann eine Radiosendung gestalten zu diesem Thema japanisches Formen. Also, Thomas Gasser und ich. Erster Treffpunkt heute ist der, was war das bloß, der Dienstag ist es, das weiß ich, das war vor der Momentsitzung, Dienstag, 24. April, wir treffen uns um 10 Uhr im Besprechungsraum im Erdgeschoss im Wiener Funkhaus. Ja, genau. Thomas, wir machen eine Sendung gemeinsam. Japanisches Formen ist die Überschrift. Ja. Ist es für dich sinnvoll? Voll sinnvoll, dass es nicht japanische Formen sind, sondern dass wir sozusagen das Verb da fokussieren, das Formen, den Prozess. Insofern ja, voll sinnvoll. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Insofern finde ich das Experiment sich auch ein bisschen beim eigenen Machen über die Schulter zu schauen und die Frage zu stellen, wie kommt man dann eigentlich zu dieser Endform, die die Hörer im Radio dann hören, finde ich natürlich äußerst spannend. Du hast mich gefragt, wie legst du es denn an? Und ich, da tue ich mir immer schwer erstmal, weil so richtig ausformuliertes einen Plan habe ich nicht. Irgendwie, mich hat jemand gefragt, warum hast du dich für Shibari entschieden? Was interessiert dich da dran? Ich wusste es erstmal gar nicht. Ich habe dann gesagt, naja, das lag quasi am Tisch bei der Redaktionskonferenz. Origami, naja, Bonsai, Shibari, irgendwas da hat mich dran angesprochen. Kannst du es, was hat dich daran angesprochen oder was hat dich an den anderen jetzt zurückgedrängt? Weil du hättest ja auch bei Origami hingreifen können. Ja. Oder bei Bonsai oder bei Ikebana. Die Kunst des Blumensteckens. Interessiert dich das weniger oder prickelt das? Also wonach? Ich glaube, was es dann war, vielleicht war das wie so ein Test, was von diesen Dingen gehört nicht dazu. Zu den Vieren. Und da war mein Eindruck, es ist das Shibari, aber dann kam sofort so ein Zweifel, naja, aber ganz nicht dazu gehört es auch wieder nicht, es passt schon rein. Und ich glaube, dadurch ist so eine Art Spannung in meinem Kopf entstanden, dass ich mir gedacht habe, naja, das passt da rein, aber dann doch nicht. Und das war dann, finde ich, auch, als du den Pressetext ausgeschickt hast, habe ich gedacht, okay, Da finde ich jetzt diese drei anderen mehr wieder, aber das Shibari, das will da nicht ganz hinein, weil im Endeffekt geht's ja eben da nicht um Dinge, sondern sehr, zwar schon, es geht um ein Seil, aber es geht um zwei Menschen, die da über dieses Seil interagieren. Ich weiß noch nicht so viel über Shibari. Vielleicht gibt's auch eine Form des Shibari, wo man alleine mit dem Seil hantiert. Also ähnlich wie bei Origami und bei Bonsai und Origami, sagst du. Bei Origami und Bonsai, wo man mit einem Ding interagiert. Aber in dem Fall war es, glaube ich, so dieses, okay, da sind eigentlich zwei Menschen und die machen was miteinander und ich verstehe es noch so gar nicht. Und was ist dein Plan? Wie lernst du es verstehen? Gute Frage. Also sicher nicht nur durch Beobachtung, sondern so wie wir das im Radio halt machen, ich werde auf jeden Fall Fragen stellen müssen. Ich möchte wissen, was denkt er dabei, was fühlt er dabei, wie ist er da überhaupt hingekommen, was treibt ihn an, das zu machen. Und wenn ich... Also ich werde auf jeden Fall viele Fragen stellen, weil, genau, also viele Fragen stellen, wie ist er da hingekommen, was treibt ihn an, was fühlen sie dabei, beide, und ich glaube, weil ich stelle fest, dass am Anfang auch ein gewisses Unbehagen mitschwingt, was diesen Beitrag angeht. Warum? Weil es, wenn man zunächst mal nur die Bilder kennt und die Begrifflichkeiten, also beim Shibari spricht man vom Rigger, der mit dem Seil hantiert, und vom Bunny, das ist quasi, so wie ich es verstehe, der oder meistens die Frau, die da verschnürt wird. Und ich frage mich, wird da auch so ein sozusagen klares Mann-Frau, ein Geschlechterverhältnis einzementiert? Ist das oder ist das gar nicht so klar? Vielleicht Also ich habe da doch so ein bisschen ein, wo ich mir denke, okay, ich kenne nur die Bilder. Ich kenne die Bilder, die man im Internet findet, und lese einen kurzen Text und da sehe ich, okay, Bunny, Rigger, ist das, finde ich das gut? Ich weiß es noch nicht. Naja, aber das ist ja die Freiheit beim Radio, dass man es nicht gut finden muss. Auch das. Ja. Aber Hauptsache die Geschichte stimmt, die man dann transportiert. Und die Frage ist, wie messe ich das, ob es stimmt? Genau. Also ich habe bis jetzt eben nur mit dem männlichen Partner telefoniert. Über den bin ich quasi. Ich habe schon wen. Der sozusagen, ich glaube, da eine große Kunstfertigkeit hat, als der tritt er auch auf mit einer Homepage, einem Künstlernamen. Und der hat also auch gesagt, ja, ich kann da vorbeikommen. Es gibt jeden Dienstag ein Training und er hat da auch schon mit quasi der Community gesprochen, die da auch zusammenkommt und die bei Ö1 hat man nicht die Angst, dass es sich dabei jetzt um irgendein reißerisches Vorführen geht. Und das ist es auch nicht, das ist natürlich auch nicht mein Anliegen. Also ich möchte einfach verstehen, was diese Menschen, die da zusammenkommen, miteinander machen. Miteinander und dem Seil. Ich habe ja mal eine Sendung gemacht über das Aktzeichnen und das war einige Herausforderung, dieses Lautlose ins Radio zu bringen. Hat aber dann eigentlich ganz wunderbar funktioniert, weil es eben geht. Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, weil ich habe mir sagen lassen, Shibari ist eigentlich eine sehr stille Kunst. Ich finde, die Pausen prickeln dann. Also wenn man kann auch Stille aufnehmen. Es ist so. Und wenn man im passenden Moment etwas erklärt, was passiert, im Sinne einer Beschreibung, funktioniert das sicher gut. Aber dann eben wirklich mit demselben Respekt dem Klang gegenüber die Stille aufzunehmen und auch ihr diesen Zeitraum dann im Beitrag in der Sendung zu geben, ist absolut gut hörbar, finde ich. Und ich bin ja schon so gespannt, ich bin ja so froh, dass das nicht meine Geschichte ist, die ich da machen muss, weil ich habe mir das ja gerade nicht ausgesucht. Ich wollte mir wirklich anschauen, wie ist es denn mit dem Bonsai, mit dem Ikebana, und wenn ich sage Origami, ist das, ich habe mir das angehört in einer Aussprachedatenbank, habe geglaubt, dass man sagt Origami, und dort habe ich gehört Origami, sage ich, hab jetzt Origami, auch recht. Und mich interessiert eben, was haben diese drei miteinander zu tun, aber vor allem auch, was haben diese drei mit dem Shibari zu tun, weil es eben, wie du auch sagst, dieses Formen als Prozess beinhaltet, und da glaube ich eben immer, es kommt eigentlich weniger auf den Gegenstand oder eben den Menschen drauf an, sondern um das. Es kommt darauf an, was passiert. Und natürlich, du hast es dann im Pressetext dann eigentlich reklamiert. Ich habe diesen Gegenstand ausgeschlossen. Ich habe geschrieben, es kommt nicht darauf an. Du hast gesagt, es kommt nicht nur darauf an oder es kommt sehr wohl darauf an. Was ein guter Einwand war, weil ich es einfach nicht weiß. Und das möchte ich ganz gerne herausfinden in dieser Geschichte. Haben diese vier Aspekte der Kunst oder des Umgangs mit Objekten, Mensch oder Papier oder Baum oder Blume, etwas miteinander zu tun? Und das Spannende ist für mich, in Japan gibt es so grundsätzlich unterschiedliche Betrachtungsweisen, zum Beispiel über die Natur, dass es da Dämonen gibt, die dafür verantwortlich sind. Ja, wofür eigentlich? Ich weiß nicht einmal das. Wir haben in Europa, habe ich den Eindruck, so eine schöne Trennung zwischen Objekten und uns selbst. Und ob es da eine Verbindung gibt, das würde ich ganz gerne herausfinden. Also Objekt versus Prozess, also der Vorgang, aber sehr wohl, ich meine, das ist ja so schrecklich banal, jemanden mit einem Seil zu umwickeln oder einen Baum klein zu halten oder ein Papier zu falten oder Blumen in eine Vase zu stecken. Das ist banal. Was ist das nicht Banale an der Geschichte? Und es muss riesig sein, dieser Hintergrund. Also für mich ist es, wenn man sich bei uns in der Sprache umhört, es fesselt einen schnell mal was. Zum Beispiel eine Aufführung, eine Performance, ein Ereignis. Also insofern sprachlich scheint es uns gar nicht so fremd zu sein, gefesselt zu werden. Ach so, auch interessant. Insofern darf ich dich fesseln? Ja. Sagt mir dann wiederum nicht. Das ist immer ein Passiv, da ist man immer der Bunny. Das ist so. Ja. Ich wurde gefesselt. Genau. Und ich glaube, darum geht's. Auch ein, also wie gesagt, ich weiß noch nicht, was interessiert mich mehr. Ist es jetzt die Kunstfertigkeit desjenigen, der es tut, oder die Sensibilität dessen, der das mit sich tun lässt und der auch so ein bisschen darüber dieses, oder Nummer drei, der Beobachter. Oder der Beobachter, der auch natürlich dadurch, dass ich bisher nur die Fotografien kenne, also gar nicht weiß, wie sieht der Weg dahin aus. Und vielleicht ist das auf dem Weg dahin gar nicht so schön anzuschauen, wie es dann am Ende, oder schön anzuschauen, das ist immer die Frage. Also ist das überhaupt für wen, was für ein Blick muss es sein, der das dann schön findet, und auch welcher Blick. Ich, was mir einfach ein großes, ich bin da wirklich, also ich weiß nicht genau, was damit anfangen. Würdest du lieber der Rigger sein oder das Bunny? Ich meine jetzt nicht wirklich, dass du es machen sollst oder möchtest. Ich muss sagen, ich glaube, ich werde auch in diesem Beitrag mir mit diesem, ich weiß gar nicht, und das ist vielleicht gleich die erste Frage an diese Protagonisten, diese sozusagen meine, die mir Auskunft geben werden, wie zufrieden sind sie mit dieser, den Begrifflichkeiten und ist das so klar? Und spricht man da wirklich, also ich weiß gar nicht, ob er sich als, oder der sozusagen mit dem Seil sich als Rigger bezeichnet und wirklich dann immer vom Bunny die Rede sein muss, oder ob es nicht, also ich kann mir vorstellen, dass auch das, und da möchte ich, dass auch das nicht so klar ist. Und ich glaube, ich möchte dann nicht sofort mit dem Bunny ins Haus fallen. Du hast aber jetzt sehr elegant die Antwort nicht gegeben, ob du lieber Rigger sein würdest oder Bunny. Vom, jetzt einmal von dieser Entfernung aus betrachtet. Ich würde lieber der Rigger sein nebenbei. Ich möchte eigentlich nicht da so gefesselt werden. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es viel, und ich glaube, darum geht es auch bei diesem ganzen Beitrag und den Themen, über die wir hier uns Gedanken machen wollen, um Übung. Und ich glaube, der Rigger zu sein am Anfang, da wird man sich sehr blöd anstellen, habe ich den Eindruck. Du hast aber immer noch nicht gesagt. Nein, und du willst es vielleicht nicht sagen? Ich will. Oder weißt du es nicht einfach? Ich bei mir geht es ja genauso wie dir. Ich würde, glaube ich, gern, wenn dann von beide Seiten erleben, um dann eine informierte Entscheidung treffen zu können. Auch eine sehr seriöse Haltung, finde ich. Ja. Na, ich bin schon sehr gespannt. Wir werden unser Bestes geben und wir werden vielleicht begleitend immer wieder mal uns abgleichen. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht in der Mitte unserer Recherchen, wir haben jetzt einen Monat Zeit, dieses Gebiet zu beleuchten. Ich habe auch schon Kontakt aufgenommen in alle drei Branchen, jetzt Ikebana, Origami und Bonsai. Und werde mit Ihnen auch Gespräche führen, die ich wahrscheinlich dann als Podcast-Episode auf meine Lobster- und Tentakel-Bildungsseite gebe. Und ich habe Kontakt aufgenommen mit einer deutschen Informatikerin, die in Tokio lebt und die so eine Vermittlungsrolle hat zwischen Europa und Japan. Wenn jemand nach Japan fährt, erklärt sie, was es Schönes gibt und so weiter. Da bin ich gerade ein bisschen am Verhandeln, weil sie Freiberuflerin ist und ihre erste Frage nach dem Ersatz, dass sie interessiert ist, war, gibt es Geld? Und ich habe gesagt, es gibt leider kein Geld, weil wir in Österreich keine Expertenhonorare zahlen und beim Podcast machen wir sowieso alles frei. Und jetzt habe ich hier aber ein bisschen versucht zu skizzieren, was es sonst ist im Sinne von Geben und Nehmen, dass es sie es nur machen soll, wenn sie das Gefühl hat, sie bekommt auch sonst genug für das, was sie uns gibt. Das ist natürlich immer ein schwieriges Feld. Aber da bin ich gespannt, das kann sich entwickeln, sonst werden wir einen anderen finden, dass wir eben auch diese Vermittlungsfunktion haben. Und ich habe auch mit dem Chef vom Japanischen Kulturinstitut Kontakt. Da habe ich hingeschrieben, ob sie Vereine kennen oder Menschen, die diese vier Bereiche kennen. Und ich habe eine Antwort bekommen, über die ich sehr lachen musste. Eine schöne lange Liste von Ikebana, Origami und Bonsai-Vereinen. Und dann nur ein lakonischer Satz: Für Shibari können wir Ihnen leider keine Kontakte nennen. Was nicht heißt, dass sie vielleicht welche kennen, aber nennen würden sie es nicht. Und das war, das hat mich ein bisschen peinlich berührt gleich. Okay. Und ja. Weil Gott sei Dank war die erste Reaktion, die ich bekommen habe, als ich auch ein wenig sozusagen zurückhaltend, zögernd gesagt habe, welche vier Kunstrichtungen wir da in der Zusammenschau quasi präsentieren wollen, war ich dann sehr positiv überrascht von der Reaktion meines so ein Gesprächspartners, der dann gesagt hat, ja, das passt sehr, sehr gut, weil auch im Shibari geht es um den Gefühlsausdruck. Und dann habe ich mir gedacht, okay, interessant. Gefühlsausdruck, daran hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Und umgekehrt habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Ikebana-Leuten schreibe, dass auch Shibari dabei ist. Aber ich hoffe, die reagieren dann genauso, dass sie sagen, ja klar, es geht hier um den Gefühlsausdruck. Oder sie sagen, nein, bitte, mit denen möchten wir nichts zu tun haben. Naja, ich... Bin ich gespannt, wie das wird. Ja, ich hoffe, dass ich da auch nicht... Ich habe mir bei mir selbst beim ersten Telefonat sehr wohl so ein leichtes Ankämpfen gegen ein verinnerlichtes Tabu. Ja, ja, hat man schon, gell? Das hat man Fesseln, schon. Erotisch. Das hat man schon, ja. Und das geht mit Blumen leichter, da gibt es kein Tabu. Also bei diesen Blumen, Bäumen und scheint das die Schmuddelecke weiter entfernt zu sein. Ich habe auch eine Kollegin getroffen, der ich das erzählt habe und sie hat gesagt, Shibari, ja klar, und bla bla bla bla bla bla bla bla, hat mir viele Sachen erzählt, weil sie selbst in dieser Richtung auch aktiv ist und die wusste so viel drüber. Und das ist auch eine Kollegin, die mir immer wieder auch anbietet, mich mit meinem Schal an den am Sessel festzubinden, spaßhalber. Was in gewisser Weise ja witzig ist im Alltag, sozial mit ihr, weil sie eine ganz nette Frau ist. Aber sie kennt sich in dieser Szene aus und sie weiß genau, wovon die Rede ist. Und ich versuche dann immer herauszufinden, wie weit ist das gespielt, Theater, oder wie weit ist das real? Und da komme ich gerade eben zu diesem Stoppwort, dass es so Safe Words gibt, wo man sagt, jetzt bei Bondage, das ist ja dann die Abgrenzung zu Shibari, also das dürfte schon ein ähnliches Gebiet sein, aber wo dann einfach Leute dann nicht mehr mitmachen, mitspielen und aussteigen aus der Geschichte, da wusste sie auch wieder sehr viel drüber. Also sie hat mir dann noch einiges erzählt, jemanden anderen Schmerz zu fügen, wie gut sie das kann. Und zwar jetzt nicht so bruha, sondern einfach ganz, ganz überlegt. Ich musste mal ein Wort der Woche über die Route machen und Krampustag. Und in der Sadomaso-Szene habe ich die besten und fürsorglichsten Informationen bekommen. Also nicht bruha und nicht deppert, sondern ganz ruhig und umsichtig dem gegenüber, dem man da auspeitscht. Also es gibt da schon wilde Dinge, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass das weniger umsichtig ist, als einen Baum zu schneiden oder zum Wachsen zu bringen. Das interessiert mich übrigens auch. Ich finde, diese Dinge sind alle so beschränkend, dieses japanische Formen, worüber wir machen. Gibt's auch etwas, was so ist wie das, so als Konzept, das erweitert, das dem Baum ermöglicht, über seine Grenzen hinauszugehen, dem Gefesselten über sich das Gegenteil, also sich zu befreien, das Papier sich zu entfalten und zu erweitern und die Blumen jetzt nicht in einer Vase in bestimmter Länge gesteckt zu werden, sondern sich über die ganze Welt zu verstreuen. Schau, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs kein Safe Word vereinbart, weil jetzt hätte ich wahrscheinlich Stopp gesagt. Zu viel. Weil ich jetzt nicht folgen konnte. Aber vielleicht hat das auch damit zu tun. Wir sind auch gefesselt mit unseren Kopfhörerkabeln ans Aufnahmegerät. Oh Gott, werden wir in allen diese Dinge sehen im nächsten Monat. Ja. Aber ich hoffe dann am Ende klarer. Hoffentlich, ja. Ein bisschen bin ich schon auch beunruhigt, weil das Themengebiete sind, wo ich mich noch nicht hinbewegt habe. Aber ich bin froh, dass du das Shibari hast. Mir wird es nicht ganz so nahe gehen. Das ist gut. Das ist gut. Und, und du hältst das aus? Bist du zufrieden mit deiner Seite? Ich glaube ja. Also ich habe noch nicht so, die Sorgen sind mir bis jetzt von außen angetragen worden. Von wem? Von deiner Mutter? Von deinen Eltern? So weit bin ich nicht gegangen. Die sollen dann das Endprodukt hören. Aber ich habe schon mir sagen lassen von verschiedenen Seiten, hab Acht, das ist schon auch, das da kann schon auch Problematisches da sein, was du entdeckst. Schlimmstenfalls für deinen Ruf, der ruiniert ist. Schlimmstenfalls für meinen Ruf. Aber wie gesagt, mir geht's erstmal darum, gegen die schnelle, das schnelle verstanden und Schmuddeleck anzugehen und zu sagen, nein, das weiß ich noch gar nicht. Und ich glaube, das gibt's wirklich. Also das ist in der Sache drinnen, da brauchen wir uns nichts zu fürchten. Also dass das irgendwie... Davon gehe ich aus. Thomas, ich freue mich. Wir werden wieder miteinander reden, vielleicht so midstream, irgendwie Mitte Mai, und werden wir unsere Erfahrungen abgleichen. Ich freue mich. Wie gesagt, ich bin auch, was dieses Experiment, das davor schon über etwas sprechen, das so einem selbst noch erst vage vor Augen steht, finde ich gut, weil... Das ist definitiv der Fall. Schon jetzt sehe ich ein bisschen klarer. Aber ich bin auch über deine drei Kunstrichtungen oder Praktiken sehr interessiert, also da interessiert zu erfahren, ist da noch mehr dahinter als einfach das Beschneiden eines Baums. Ja, das, und na, ich meine, das weiß ich, und davon gehe ich aus. Und ich so ein Baum. Ich glaube, das Problem, das wir haben, ist, dass wir dann halt an so einen frisch gepflanzten, gerade schnell hochgezogenen Baum denken, und der dann auch schnell mal wieder abgeschnitten ist und weg ist. Ich glaube, sozusagen die zeitliche Dimension, die so ein zum Beispiel Bonsai-Baum einnehmen kann und wie lang sich sowas ziehen kann, das vergisst man oft. Und dahingehend finde ich es dann auch wiederum spannend auf die eigene Arbeit, weil auch die sieht man dann immer eher so im Kurzgetaktet und selten schaut man zurück, zum Beispiel an diese erste Sendung oder dahin, wie sich dann vielleicht doch mit jedem Schnitt ein bisschen was langsam tut an dem, was man auch an vielleicht Kunstfertigkeit in sein Handwerk hineinbringt. Und meine letztendliche Frage wäre, ob es wirklich etwas gibt, was diese vier Konzepte, Praktiken, Themen verbindet. Weil vielleicht ist es ja, vielleicht ist es nein. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ja. Und natürlich toll wäre es, wenn es da einen Experten gäbe, der einem da so ein bisschen auf die Sprünge helfen könnte. Weil ich glaube, oberflächlich findet man sie schon, diese Ähnlichkeit. Ja. Aber ich glaube, dass es da schon auch so ein tieferes Verständnis für diese vier Felder braucht. Aber nämlich auch was Shibari da... Und wahrscheinlich ist diese Reaktion, von wem war das? Japanisches Kulturinstitut? Ja. Bezeichnend. Also vielleicht. Dass es gibt halt dann doch auch so etwas wie Oberfläche unter der Underground. Wobei ich diese andere Kultur natürlich voll hineinspielt, weil würde jemand über Österreich aus Japan etwas machen und würde Schuhplatteln, Essiggurkel, also Sachen einlegen, Fernsehdiskussionen ohne Moderator, wie es im Vorwahlkampf war einmal beim Privatsender, und die Planung öffentlicher Parks in eine Sendung verpacken, dann könnte ich dem sagen als Österreicher, ey, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Jedes dieser vier Dinge ist wohl durchdacht, aber hier eine gemeinsame Basis oder Hintergrund oder Untergrund zu finden, wird es nicht geben. Dann hoffen wir mal nicht, dass wir zu sozusagen... Das wäre der größte anzunehmende Unfall. Daran gehen. Ja. Ich kann, das kann schon sein. Aber das habe ich mir vorher überlegt. Ja? Was den Titel angeht, japanisches Formen. Genau. Aber ich denke, wir haben uns aufrecht dieser Sache genähert, und dann ist es halt eine Nein-Antwort. Dass wir am Ende der Sendung dann sagen, ja, hat nichts miteinander zu tun. Wir hätten zwar geglaubt, weil es aus Japan kommt, offensichtlich, das ist vielleicht der Grund. Wir haben unser Bestes getan, diese Verbindung zu suchen, aber wir müssen Ihnen leider jetzt zum Ende der Sendung mitteilen, gibt's nicht. Natürlich hätte man das vielleicht vorher recherchieren können, und da gibt es viele Stimmen, die sagen, findest das bitte vorher raus, dann bietet es eine Sendung heraus, aber da wäre ja jetzt der Prozess weg. da würden wir ja, ich meine, wir brauchen nur eine Person aus Japan zu fragen, haben die vier was zu tun, dann würde der ja oder nein sagen. Das ist ja Fahrt. Was natürlich dann auch nochmal, ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinen Origami, Ikebana und anderen Künstlern aussieht oder Praktikern aussieht, in meinem Fall sind das Österreicher. Jetzt sprechen wir quasi von japanisches Formen. Ja. Das ist natürlich auch schon, das sind japanische oder ein japanisches Formen, österreichisch interpretiert. Das heißt, der Übersetzungsprozess ist natürlich auch immer präsent und insofern hätte man vielleicht sogar japanisches Formen in Österreich sagen müssen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob du Japaner befragen wirst. Ich habe eine Japanerin für Origami und ich habe einen Österreicher und eine Österreicherin für die anderen beiden, wobei die Österreicherin an der Ikebana-Schule, oder gibt es sicher mehrere Strömungen, eine Professur oder Gastprofessur hat. Also und eben, ich hoffe, dass der Chef vom Japanischen Kulturinstitut für ein verbindendes Gespräch wäre, dann hätten wir zwei Menschen aus Japan und drei außerhalb. Ich finde das fair, okay. Also es braucht gar nicht mehr sein. Ich würde schon gern mehr Menschen aus Japan haben, aber sei es drum, ja, da bin ich nicht. Also Hauptsache, es ist jemand aus Japan dabei. Du, ich glaube, okay, wir backen zusammen. Danke, Thomas, wir hören einander. Vielen Dank. Und wir begleiten diese Geschichte. Ein tolles Experiment.